Leute schreien, nein, kein Unfall, alles ganz normal. Jemand schaut nautisch zu mir hin, ein Kampf entfallen, doch ich bin schon drin. Liebe Partei, die von mir klärt, wer da bleibt und noch mitfährt. Alles sitzt dich gedrängt, einer auf mir drauf. Der Tod in der Mitte fällt gar nicht weit auf. Es ist steckig und unbequem, man kann nicht sie sehen. Sie nennen es Matatu. Einfach nur Matatu. Es ist nur etwas seltsam, Brenda, wenn man's nicht kennt. Sie nennen es Matatu. Einfach nur.